Staatspräsident Abdullah Gül hat einer generellen Sperre von Facebook, Twitter und anderen Internetdiensten eine Absage erteilt. Plattformen wie YouTube und Facebook werden auf der ganzen Welt benutzt. Es kommt nicht in Frage, dass sie gesperrt werden, sagt er nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu. Nur im Falle von illegalen Inhalten oder der Verletzung von Persönlichkeitsrechten könnten Internetseiten mit Gerichtsbeschluss blockiert werden. Regierungschef Erdogan hatte in einem Fernsehinterview angedroht, Facebook und Twitter nach den Kommunalwahlen Ende des Monats sperren zu lassen. Der 60-jährige Erdogan steht unter Druck, weil politische Widersacher seit Wochen angeblich von ihm stammende belastende Telefonmitschnitte bei YouTube hochladen. Unter anderem soll er in einem Mitschnitt angeblich seinen Sohn angewiesen haben, große Geldmengen vor Korruptionsermittlern zu verstecken. Erdogan hat die meisten der bislang veröffentlichten Aufnahmen als Montagen und üble Machwerke bezeichnet. Die Opposition fordert seinen sofortigen Rücktritt.